Ich spreche mit Herrn Martin Ladstätter von der Organisation BIZEPS. Darf ich erst einmal fragen, was ist BIZEPS? BIZEPS ist ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Wir beraten behinderte Menschen im Bereich selbstbestimmt Leben und Gleichstellung. Selbstbestimmt Leben, das klingt eigentlich so normal, so selbstverständlich selbstbestimmt. Ist es selbstverständlich? Nein, aber es sollte so sein. Und das ist genau unsere Arbeit. Wie können wir es schaffen, dass behinderte Menschen gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sind? Und das äußert sich halt in vielen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Mobilität. Was sind so die größten Schwierigkeiten im Bereich, also jetzt auf der Straße oder im Verkehr? Vergangenheit vielleicht, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass überhaupt kein einziges Verkehrsmittel, zum Beispiel für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, benutzbar war in Wien. Gegenwart, dass wir noch immer sehr große Probleme haben mit den Wiener Straßenbahnen. Mhm. Knapp die Hälfte der Wiener Straßenbahnen ist für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer unbenutzbar, weil sie einfach viele Stufen hat. Da gibt es immer dieses Zeichen bei den Stationen, da mit dem komischen Ding, was man erst nach längerem Grübeln als Symbol für Rollstuhlfahrer irgendwie entziffert. Genau, und dann sieht und das man. Das sieht man dann, aha, in 25 Minuten kommt die nächste. Und genau, und das ist auch einer der Gründe, warum die Straßenbahnen nicht sehr beliebt sind, mhm. weil halt die Intervalle zwischen den barrierefreien Straßenbahnen teilweise extrem lang sind. Mhm. Also so 20 bis 30 Minuten ist da durchaus üblich. Müsste man da eigentlich einen Fahrplan auswendig wissen, oder? Nein, das kann man nicht. Die werden gereiht in den Garagen, wie es gerade anfällt. Also da kann man nicht sagen, das ist jede zweite, sondern manchmal sind es drei hintereinander, dann sind es wieder zwei nicht, dann sind es wieder drei nicht, dann sind es wieder zwei hintereinander. Es ist total gemixt. Das ist also echt Glückssache. Echt Glückssache, mhm. und man kann es nachschauen, nur es hilft einem halt nichts, wenn man im Winter 25 Minuten in der Kälte steht. Also ich versuche persönlich immer, die Straßenbahn zu vermeiden. Mhm. Und das geht ja auch. Man kann ja fast alle Strecken entweder mit dem Bus oder mit der U-Bahn abdecken. Also Busse funktionieren inzwischen besser? Alle Busse sind in Wien zugänglich. Mhm. Haben alle Rampen. Seit wann? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war aber ein schwieriger Kampf. Mhm. Zuerst hat es nämlich geheißen, behinderte Menschen brauchen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen, weil es gibt in Wien einen Fahrtendienst für behinderte Menschen. Das ist ein Sonderfahrtendienst, der behinderte Menschen von zu Hause abholt und dorthin bringt, wo sie halt hinwollen. Das ist ein total aussonderndes System, das auch nicht sonderlich gut funktioniert, aber in Wien besteht. Mhm. Wir von der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung haben natürlich gesagt, wir wollen öffentliche Verkehrsmittel, und das sagt ja auch schon der Name, Verkehrsmittel für die Öffentlichkeit, genauso nutzen können wie alle anderen. Das heißt, unsere Bedürfnisse müssen mit abgedeckt sein. Natürlich nicht bei den alten Fahrzeugen. Einen Hochflurbus umzubauen ist zwar technisch möglich, das hat man auch in Deutschland probiert mit einem Lift einbauen, ist aber dermaßen ineffizient von der Kostenstruktur, dass man sagt, okay, bei allen Neufahrzeugen muss Barrierefreiheit geschaffen werden. Aber nicht in Wien. Wien bekam die ersten Niederflurbusse, die unbenutzbar waren für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, weil sie keine Rampen hatten. Aha, also der war zwar niedrig, aber genau, ist trotzdem nicht reinkommen. Genau, niedrig heißt dann halt 27, 28 cm über Straßenniveau. Mhm. Oder, falls man dann halt ein Gehsteig hat, so 13 cm. Aber eine 13 cm Stufe ist für einen Rollstuhlfahrer so nicht benutzbar. Ein Kinderwagen kann man dann noch reinheben, ja, ist aber auch anstrengend. Ja. Ja. Und wir waren total frustriert, dass die Wiener Niederflurbusse kaufen, die unbenutzbar sind und unser Steuergeld, und haben dagegen Protest gemacht, zuerst mit Schreiben, versuchen mit den Wiener Linien ins Gespräch zu kommen. Das hat alles nichts genützt, und irgendwann haben wir dann begonnen, Busse einfach zu besetzen. Wie haben die reagiert, die Wiener Linien? Was waren ihre Argumente? Sie haben argumentiert am Anfang, wer nicht in den Bus kommt, kommt auch schon gar nicht bis zur Station. Und Sie haben gesagt, das ist sinnlos. Ja, auf gut Deutsch, ja, das ist sinnlos, weil es gibt ja auch auf der Straße Stufen, damals gab es noch sehr viele nicht abgeschrägte Gehsteige, die ja teilweise 10 cm hoch waren, und die haben gemeint, wenn man über die Gehsteige kommt, dann kommt man in den Bus hinein. Aber das war uns egal, wir haben gesagt, wir haben ein Recht darauf, was de facto damals so noch nicht war, diese Rechte gab es damals noch nicht. Wir haben da eher moralisch mit Recht argumentiert. Wir haben ein Recht darauf, dass öffentliche Förderungen so eingesetzt werden, dass sie uns nicht ausschließen. Und wir haben gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir das aufzeigen und haben, wie gesagt, eben Busse besetzt. Besetzt. Wie haben Sie das gemacht? Zuerst einmal die Gegebenheiten angeschaut. Wie kann man sicher einen Bus blockieren? Wir haben uns die Linie 13a ausgesucht, weil die unweit von unserem Büro war. Haben gesehen, wo der Bus in die Station einfährt. Und wenn wir uns dann, nachdem er eingefahren ist, genau davor und dahinter stellen, kommt so ein Bus nicht mehr weg. Und so haben wir es gemacht. Mhm. Und wann war das? Das war 1996 und war eine riesen Aktion in Wien, weil es erstens untypisch war, dass behinderte Menschen aktiv auftreten. Das ist ein bisschen anders als heute, ja? Nämlich für sich selber sprechen. Und zweitens gleich in einer Form, die auch unbekannt war, nämlich auf die Straße gehen und wirklich wilden Protest machen. Mhm. Wie viele Menschen waren da beteiligt? Um einen Bus zu kapern, das ist ganz leicht, braucht man nur 20 Rollstuhlfahrer. Es gingen sogar zwei in Wirklichkeit, einer davor und dahinter. Aber man muss natürlich auch schauen, dass das medienmäßig was hergibt. Und mit ein paar Transparenten und so, das geht ganz leicht. Und das war wichtig und das hatten wir mehrfach gemacht. Unsere erste Straßenbahnbesetzung war beim Burgtheater. Wieder so ausgewählt, dass zuerst die Straßenbahn stehen bleibt in einer Station und wir sie dann besetzt haben, einfach aus Sicherheitsgründen. Ja. Und der Fahrer von der Wiener Linie war extrem cool. Wir waren 4 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, glaube ich. Also ganz wenige, aber Straßenbahnen aufzuhalten ist ja keine Kunst. Er lehnt sie raus und sagt, dauert das länger? Das war der einzige Kommentar von ihm. Und wir haben gesagt, nein, es geht nur um ein paar Fotos. Und das war es eigentlich dann. Ich glaube, in 10 Minuten war die Linie wieder frei. Wie haben die Passagiere eigentlich reagiert, die jetzt mit dem Bus eigentlich irgendwo hinfahren wollten? Was haben die gesagt? Überraschend, sehr überraschend. Wir haben uns darauf eingestellt, dass uns die beschimpfen werden, wenn wir sie in ihrem Alltag stören. Es gab ganz, ganz wenige, vielleicht eine Handvoll von Leuten bei all diesen Besetzungen, die das wirklich gemacht haben. Aber die überwiegende Mehrheit hat die Informationszettel, die wir natürlich ausgeteilt haben, damit die Leute auch wissen, warum das jetzt ist, gelesen und haben gesagt, aha, ich dachte eigentlich, die neuen Niederflurbusse sind zugänglich und haben eigentlich Sympathie unseren Aktionen gegenüber gehabt. Und die Medien haben das ganz toll aufgegriffen, weil die haben eigentlich auch geglaubt, dass neu gekaufte Busse für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zugänglich sind und alle waren völlig überrascht, dass dem nicht so war. Wie haben dann die Wiener Linien reagiert? Zuerst sehr haben bockig. Haben die Polizei gerufen oder was? Nein, sehr, sehr bockig haben die zuerst reagiert. Ja. Sie haben gesagt, wir haben das mit einer Behindertenorganisation so ausgemacht und wir haben gesagt, ja, das mag wohl sein, das ist uns aber egal. Wenn die Busse nicht zugänglich sind, dann zeigen wir das auf. Die Wiener Linien haben ihren eigenen Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn ein Unfall mit einem Bus oder einer Straßenbahn passiert, sind die Fahrzeuge der Wiener Linien schneller vor Ort als die Polizei. Ja. Immer. Und bei den Besetzungsaktionen ist es das Gleiche. In dem Moment, wo der Fahrer angibt, es ist etwas notwendig, steht sofort jemand von den Wiener Linien in seinem kleinen PKW da. Die haben das natürlich nur beobachtet, weil was sollen sie denn sonst machen? Bei unseren Straßenbahnaktionen war auch teilweise die Polizei da und hat dann aufgenommen, wie die Personen heißen und so. Aber das war uns egal, weil wir wollten ja, dass es öffentlich ist. Straßenbahnaktionen haben Sie auch gemacht? Wir haben auch Straßenbahnen blockiert. Mhm. Die sind dann gestanden von zum Beispiel der Universität bis zur Orania, 3/4 Stunde die Ringlinie, was auch relativ viel Aufsehen erregt hat. Die haben ja ein Problem, die können nicht überholen. Richtig, das war der Unterschied zum Autobus. Also wie wir den 13a blockiert haben, da sind die Wiener Linien extrem schnell. Der zweite Autobus ist noch in diese Gasse hineingefahren. Der dritte nicht mehr, der ist schon in der Nebengasse gefahren. Da reagieren die sehr schnell, was uns ja egal war. Unser Ziel war ja nicht, die Linien lahmzulegen, sondern für die Journalistinnen und Journalisten, Fotografen, Bilder zu haben und Anliegen zu haben, die sie transportieren könnten. Und da reicht ein einziger Bus, der steht. Bei der Straßenbahn ist es halt was anderes, die kann halt wirklich nicht ausweichen. Aber wenn man mal eine harte Aktion setzen will, dann muss man auch damit leben. Und Irgendwann sind aber die Wiener Linien auf ihre Forderungen mal eingestiegen oder haben die versucht, das abzuwiegeln oder zu beruhigen? Oder? Also in der ersten Phase haben sie es bestritten, dass das ein Problem sei, weil sie haben es ja mit einer Organisation geklärt. Das war nicht ihre Organisation? Nein, das war nicht unsere Organisation und vor allem war das Faktum falsch. In der zweiten Phase haben sie mal begonnen, das Problem zu analysieren, warum wir überhaupt da ein Problem sehen. Dann kam der Druck der Medien und der Politik, weil die Wiener Linien ist ja kein Privatbetrieb, den zahlen ja wir, die Stadt. Und die Politik hat dann gesagt, naja, das wollen wir aber eigentlich nicht, dass wir viel Geld für neue Fahrzeuge ausgeben und in den Zeitungen steht, wie schlecht die sind. Nehmt euch des Problems an. Und Monate später haben die Wiener Linien dann gesagt, okay, wir setzen uns mit euch einmal zusammen, zeigt uns, wo das Problem ist und entwickeln wir gemeinsam eine Problemlösung. Und das haben wir dann auch gemacht. Und 1998 ist dann der erste barrierefreie Testbus der Wiener Linien auch wieder auf der Linie 13a gefahren.